Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Ich saß auf eme Steine und dachte Bein mit Beine, darauf satzt ich den Ellenbogen. Wir sehen hier Walter in einer Denkerpose, sagt, ich saß auf einem Stein, habe ein Bein über das andere geschlagen, habe eine Hand an meine Wange genommen, habe das Kinn reingelegt. Ich hätte in meine Hand gesmorgen das Kinn und ein mein Wange. Da dachte ich mir viel ange, wie man zerwählte sollte leben. Und habe nun angestrengt darüber nachgedacht, wie man noch in der Welt vernünftig leben kann. Ich saß auf einem Steine von Walter von der Vogelweide, eines der berühmtesten deutschen Gedichte. Nachgedacht, wie man noch in der Welt vernünftig leben kann. Ich saß auf einem Steine von angestrengt darüber nachgedacht, wie man noch in der Welt vernünftig leben kann. Ich saß auf einem Steine von Walter von der Vogelweide, eines der berühmtesten deutschen Gedichte. Auch in der Geschichte der Literatur nimmt es eine ganz besondere Stellung ein, sagt Thomas Bein, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Aachen. Viele Kollegen und Kolleginnen in der Germanistik halten das für das erste politische Lied überhaupt in deutscher Sprache. Der Heinenrat konnt ich gegeben, wie man drio Ding erwurbe, der keines nicht verdorbe. Die zwei sind Ehre und fahnde Gurt, das dicke einander Schaden tut. Das dritte ist Gottes Hulde, der zweier Übergulde. Es sind drei Dinge, die er anspricht. Er überlegt sich, wie kann man es schaffen, dass man Gottes Hulde, Ehre und fahrendes Gurt zusammenbekommt. Das bedeutet, fahrendes Gurt ist materieller Besitz. Ehre, das ist das Ansehen in der Welt. Und Gottes Hulde, das ist die Geneigtheit Gottes. Und er sagt, das sind drei ganz wichtige Werte, mit denen ein Mensch umgehen können muss. Aber diese Fähigkeiten sind verloren gegangen. Ja, leider dessen mag nicht gesehen, dass Gurt und weltlich Ehre und Gottes Hulde mehre zusammene in ein Herze kommen. Und dann überlegt er, was muss sich alles ändern in der Welt, damit das wieder möglich wird. Stieg und der Wege sind in benommen. Untriuwe ist in der Saase. Gewalt fährt auf der Straße. Friede und Recht sind sehre wund. Die Trio enhabend geleit es nicht. Die zwei en werden eh gesund. Friede und Recht, sagt er, sind sehre wund. Das heißt also, Friede und Rechtsprechung gibt's kaum noch. Und wir müssen da erstmal wieder für Ordnung sorgen. Und dann können wir neu darüber nachdenken, wie der Mensch mit diesen drei Werten wieder vernünftig umgehen kann. Walter von der Vogelweide, fahrender Sänger, bekanntester deutschsprachiger Dichter des Mittelalters. Herkunft und Jahr seiner Geburt unbekannt. Aufgrund seiner Sprache vermuten die Wissenschaftler, dass er aus dem süddeutschen Raum stammte. Also über Walter von der Vogelweide, wie über die meisten anderen mittelalterlichen Autoren, weiß man biografisch sehr, sehr wenig. Es gibt nur ein einziges historisches Zeugnis, das heißt ein Zeugnis, das nicht literarischer Art ist. Und das sind die sogenannten Reiserechnungen des Passauer Bischofs Wolfgang von Erla. Sequentia die, apud Zeitsemurum, Valtero Cantore de Vogelweide pro Pelizio quinque solidus longus. Am Sohn zu vielten wurden für einen Kantor Valterus de Vogelweide, so und so viel solidi longi heißt es da, also bestimmte Geldmenge, ausgegeben, für einen Pelzmantel, wie es dann heißt. Walter gehörte offenbar zum Gefolge des Bischofs und erhielt den Pelz oder den Kaufpreis dafür in bar als Lohn für geleistete Dienste. Außer diesem Vermerk des bischöflichen Schreibers vom 12. November 1203 und einigen Erwähnungen bei Dichterkollegen ist nichts überliefert aus dem Leben des Sängers. Nichts außer seinem literarischen Werk. Der große Vorteil bei ihm ist, dass Walter neben dem Minnesang, dafür ist er ja besonders bekannt so allgemein, und weniger bekannt ist, dass er etwa zur Hälfte politische Lyrik geschrieben hat. Und in diesen politischen Liedern, da sind eben nun einige Eckdaten verborgen, etwa wenn von Kaiser Otto die Rede ist oder wenn von Friedrich die Rede ist oder wenn vom Papst die Rede ist, dann haben wir heute die Chance, diese historischen Persönlichkeiten natürlich zu fixieren, zeitlich und räumlich. Und wir können dann so ganz vorsichtig ein Koordinatennetz ziehen und uns anschauen, wo ist Walter wohl gewesen, welche Räume hat er bereist, bei welchen historischen Persönlichkeiten ist er gewesen. Zu Österreich lernte ich singen und sagen, da will ich mich allererst beklagen. Find ich an Luitpold höfischen Trost, so ist mir mein Mut entzwollen. In Österreich am Hofe Leopolds habe er singen und sagen gelernt. Mit dieser Gedichtzeile gibt Walter einen wichtigen biografischen Hinweis. Herzog Leopold V. regierte von 1177 bis 1194. Der tonangebende Dichter am Wiener Hof war der Minnesänger Reimar, der vermutlich wichtigste Lehrer Walters. Dieser Reimar hat den Minnesang zu einer merkwürdig stilisierten Liebesdichtung gemacht, insofern die Frau in diesen Liebesliedern weit in die Höhe hinein gelobt wird, sie wird unnahbar. Der Mann, der diese Frau begehrt und der sie umpreist, weiß auch, er kann sie nie erlangen. Und trotzdem sagte er, ich werde mein ganzes Leben nichts anderes tun, als dich zu verehren und dich zu preisen. Das Einzige, was ich möchte, ein kleines Grüßchen, wie das manchmal heißt, das ist schon genug. Also eine sehr merkwürdige Konstruktion von Liebe. Und Walter ist sozusagen mit dieser Form von Minnesang groß geworden und hat aber dann sehr schnell wohl gesehen, das kann es eigentlich nicht sein, das ist keine Liebe. Saget mir jemand, was ist Minne? Weiß ich das ein Teil, so wisst ich's gerne meh. Der sich baßt, denn ich versinne, der berichte mich, durch was sie tut so weh. Saget mir, Ehemann, was ist Minne? Möge mir doch jemand mal sagen, was Liebe ist. Eine rhetorische Frage, denn er weiß die Antwort und gibt sie auch gleich darauf. Und er sagt also, das, was meine Vorgänger gemacht haben oder was sie gesagt haben, dass es Minne sei, das ist es nicht. Minne ist Minne, tut sie wohl. Tut sie weh, so entheißet sie nicht rechte Minne. Susen weiß ich, wie sie dann heißen soll. Minne ist dann vorhanden, wenn sich Mann und Frau in die Augen schauen können und wenn von beiden Seiten aus eine emotionale Zuneigung da ist. Ich dachte, das ist Minne. Also die Liebe, die von Herzen kommt. Also das ist ein wichtiges Element in Walters Minnesang und das macht seine Dichtung auch so besonders. Unter der Linden an der Heide, da unser zweier Bette war's, da muckt ihr finden schone beide, gebrochen Blumen und de Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tanderadei, schone sank die Nachtigall. Und was jetzt seinen Minnesang so interessant macht, ist dies: Er kennt das gesamte Vokabular, er kennt den Wortschatz dieses etablierten Minnesangs, er weiß, wie man schöne Reime gestaltet, er weiß, wie man sehr schöne Strophenformen komponiert. Und er benutzt jetzt sein ganzes Wissen, um eine neue Konzeption von Minne in seiner Liebeslyrik grundzulegen. Do hätt er gemachet, also rieche von Blumen eine Bettestat. Des wird noch gelachet innigliche, kommt jemen an dasselbe Pfad. Bi den Rosen er wohl mag, Tanderadei, merken war mir's hobet lag. Ein junges Mädchen erzählt von Liebesfreuden auf einer Blumenwiese. Wie das zeitgenössische Publikum auf dieses freimütige Geständnis reagierte, kann man nur vermuten. Unter der Linden hat wohl einiges Aufsehen erregt. Der Minnesang insgesamt ist eine sehr serielle Literatur. Es gibt Tausende von Strophen, es gibt Dutzende von Lyrikern, die alle sich mal daran versucht haben. Aber kaum einer hat so neue Akzente gesetzt wie Walter von der Vogelweide. Und das hat man wohl auch schon zu seinen Lebzeiten so geschätzt und das hat ihm bis heute also den Ruf eines ganz herausragenden und in gewisser Weise auch innovativen Dichters eingebracht. dass er bi mir lege, wesses jemen, nu in welle Gott, so schamt ich mich. Wes er mit mir pflege, niemer niemen befinde das, wann er und ich und ein kleines Vogelin Tanderadei, das mag wohl getriuwe sinn. Neben dem Minnesang verfasst Walter auch zahlreiche politische Lieder. Und auch hier setzt er Marksteine. Der Literaturwissenschaftler Thomas Bein. Der erste überhaupt in der deutschsprachigen Literatur, der Lyrik zu politischen Zwecken eingesetzt hat. Sicherlich nicht aus eigenem Antrieb, aber er ist von Gönnern, Fürsten, Königen, Kaisern beauftragt worden, seine Kunst zu instrumentalisieren, etwa für Propagandazwecke, um den eigenen Gönner besonders in schönem strahlenden Licht erscheinen zu lassen oder aber auch, um den politischen Gegner niederzumachen. Ihr Fürsten, dies Königes gerne wären Ahne, die folgen mine Rate, ihn nicht nach Wahne. Wählt ihr, ich schick ihn 1000 Miele und dann noch mehr für Trane. Ihr Fürsten, die ihr den König gern loswehrt, folgt meinem Rat, ich gebe ihn nicht einfach so. Wäre ich ihr, ich. Ich gebe ihn nicht einfach so. Wäre ich ihr. Ich schickte ihn 1000 Meilen und weiter fort, über Trani hinaus. Etwa ab 1185, 90 bis 1220, 30. Das ist so ungefähr seine Zeit, wo er geschrieben hat. Das war keine leichte Zeit, vor allen Dingen nicht als Literat. Aber auch im politischen Sinne war es eine sehr aufgewühlte Zeit. 1198 haben wir in dem, was man damals Deutschland nannte, haben wir ein Doppelkönigtum, das heißt eine politisch sehr zerrissene Situation zwischen den zwei großen Herrscherhäusern, den Welfen und den Staufern. Und diese politisch zerrissene Zeit, das ist auch in Walters Werk widergespiegelt, denn Walter ist durchaus ein bisschen opportunistisch gewesen. Er hat also nicht aus eigener politischer Überzeugung diesem oder jenem Potentaten gedient, sondern letztlich war wohl ausschlaggebend, wer hat gezahlt. Und so finden wir ihn mal auf der Seite der Welfer, mal auf der Seite der Staufer. Und diese unterschiedlichen Perspektiven zeigen uns also, in der Sichtweise Walters, in der Sichtweise seiner politischen Lyrik, wie diese Situation zerrissen gewesen ist. Die Christenheit gelebte nie so gar nach Wahne. Die so da lehren sollten, die sind guter Sinne ahne. Es wäre zu viel und tät ein Tumberleie das. Sie sündend ahne Furchte. Darum ist in Gott Gehass. Walters politische Lyrik kann man in gewisser Weise vergleichen mit dem politischen Kabarett heute. Die Kabarettisten können viel sagen und irgendwann, wenn es mal ganz daneben geht, dann trifft man sich vor Gericht wieder. Und auch da entscheiden die Richter meistens dann doch für eine gewisse künstlerische Freiheit. Es ist nichts bekannt, dass Walter jemals von der Kirche verfolgt worden wäre, wegen seiner etwa antiklerikalen Haltungen. Antiklerikal heißt nicht gegen die christliche Religion. Das ist was ganz anderes. Er ist natürlich Christ durch und durch und er glaubt an Gott, aber er hadert sehr, sehr häufig mit der Amtskirche. Das heißt, er wirft den Prälaten, den Bischöfen und dem Papst auch ein korruptes Verhalten vor, dass sie die Schafe, die sie nun eigentlich leiten sollten, in die Irre führen, dass sie selber nicht so leben, wie sie ihren Schafen predigen, dass sie sich selber den Hals vollstopfen, aber die armen Bauern und so weiter, die müssen hungern und verkaufen das als Gottes Wille. Die Pfaffen sollten Kjusche dann die Lehen wesen. An welen Buchen han sie das erlesen, dass sich so manniger fließet, war er ein schönes Wieb verfälle? Der Papst, der Klerus, die Könige und Fürsten, Walter kritisiert sie alle. Nicht einmal sein Förderer, der Landgraf von Thüringen, kommt ungeschoren davon. Hermann von Thüringen, ein großer Gönner der Literatenszene jener Zeit. Auf der Wartburg hat er teilweise gelebt. Und Walter ist sicherlich auch auf der Wartburg gewesen oder jedenfalls am Hof von Hermann von Thüringen. Und eine Residenz war eben die Wartburg. Und da gibt's ein Gedicht von Walter, wo er dann sagt, also mein Gott nochmal, Hermann, das ist zwar ein netter Kerl so ungefähr, ja, aber ich halt es da nicht mehr aus. Der in den Ohren Sirch von Ungesüte See, das ist mein Rat, der lass den Hof zu Düringen frie. Wann kommet er da? Des war er wird er töret. Er sagt, das ist ein fürchterliches, heute würden wir sagen, ein Partygedränge, Smalltalk. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Es wird Alkohol in rauen Mengen ausgeschüttet. Eine Schar kommt rein, eine Schar kommt raus. Und er sagt, nee, so geht das nicht weiter. Und man sieht richtig, wie Walter sich die Ohren zuhält und aus dem Burgtor rausrennt und sagt, nein, das ist nicht mehr meine Welt. Ne? Ich han gedrungen und ich nicht mehr trinken mag. Ein Schaf fährt us, die ander in, Nacht und Tag. Groß Wunder ist, dass jemand da gehöret. Die Historiker haben lange Zeit gesagt, naja, das ist doch Literatur, das sagt uns doch nicht wirklich was über die Zustände im Mittelalter. Das hat sich aber auch geändert, muss man sagen. Also Literatur ist auch eine Quelle. Sie ist zwar eine etwas andere Quelle. Ich sage den Studenten immer, wir müssen diese Texte betrachten wie so eine Art Milchglasscheiben. Hinter diesen Scheiben ist die Wirklichkeit irgendwo. Da kommen wir nicht mehr ran. Und wir versuchen jetzt durch diese Texte hindurchzuschauen und wir kratzen sozusagen mal ein bisschen an der Oberfläche und können hier was wegputzen und da was wegputzen. Das ist immer noch dann ein bisschen schwammig und milchig, aber ein bisschen können wir reinschauen. Und insofern ist das ein Stück Sozialkritik. Man seid mir je von Tegernsee, wie wohl das Hus mit Ehren steh. Da kehrte ich mehr dann eine Miele von der Straße. So viel hat man mir immer davon erzählt, dass ich extra einen Umweg machte, um das ehrenwerte Haus am Tegernsee zu besuchen. Ich bin ein wunderlicher Mann, dass ich mich selber nicht entkann verstan und mich so viel an fremde Lute lase. Ich schiedles nicht, wann Gott Gnade uns beten. Ich bin aber auch seltsam. Warum höre ich auf fremde Leute statt auf mein eigenes Gefühl? Wasser bekam ich dort. Begossen musste ich von der Mönche Tafel scheiden. Ich nahm da Wasser, also Nasser, musste ich von des Mönches Tische scheiden. Noch im 21. Jahrhundert, 1000 Jahre nach dem Geschehen, erfährt die Nachwelt vom Geiz der Tegernseer Klosterbrüder. Klagen über das harte Leben als fahrender Geselle und mangelnde Gastfreundschaft der Sesshaften ziehen sich fast durch das gesamte Werk Walters. Erst gegen Ende seines Lebens und seines literarischen Schaffens hat er wohl eine feste Bleibe gefunden, denn er bedankt sich in einer Strophe sehr, sehr überschwänglich bei Kaiser Friedrich, Friedrich II. Ist das, und sagt, all die Welt, ich han min Lehen. Ich han min Lehen, all die Welt, ich han min Lehen. Nu entführte ich nicht den Hornung an die Zehen. Das heißt also, er sagt also, oh Gott, endlich habe ich ein Stück Besitztum bekommen. Jetzt endlich muss ich im Winter nicht mehr frieren. Endlich habe ich ein Dach über dem Kopf und endlich scheine ich meinen Nachbarn nicht wie ein Gespenst auszusehen. Also er sagt, endlich bin ich sozusagen ein Mensch geworden, endlich sehe ich wieder vernünftig aus. Ich bin zu lange arm gewesen an meinen Dank. Ich war so voller Scheltens, dass mein Atem stank. Das hat der König gemacht reine und dazu er Minen sank. Der König hat dafür gesorgt, dass mein Atem wieder frisch wurde, der vor lauter Klagen schon gestunken hat. Ist hienacht hie, ist morgen dort. Was Gaugelfuhre ist das? Ich bin heime oder ich will heim, das tröstet Bass. Heute hier, morgen dort. Was für ein elendes Wanderleben! Wie tröstlich dagegen klingen die Worte, ich bin zu Hause. In vielen Texten neuzeitlicher Barden finden sich Reminiszenzen an den berühmten Vorgänger Walter von der Vogelweide, der vermutlich, so Thomas Bein, in durchaus vergleichbarer Form aufgetreten ist. Dafür sprechen Noten, die in Handschriften aus dem 12. und 13. Jahrhundert neben den Texten stehen, und auch die Illustrationen. Gastmähler und ja, höfische Feiern oder Ritterturniere. Immer sieht man eigentlich Musikanten. Also wir müssen davon ausgehen, dass sowohl der Minnesang als auch die Sangspruchdichtung, die politische Lyrik, in einer Art von Sprechgesang begleitet von Instrumenten unterschiedlicher Art, Streichinstrumente, gitarrenähnliche Instrumente, laute Schalmei und dergleichen mehr. Trommeln sind auch sehr wichtig. Und das Ganze spielt sich ab in einem relativ kleinen Raum. Das sind kleinere Publikumsgruppen von 10 bis 50 Leuten. Das wird wohl so das Normale gewesen sein. Kann auch mal bei einem größeren Hoffest an einem Königs- oder Kaiserhof mehr gewesen sein. Aber grundsätzlich müssen wir uns das eigentlich als eine mehr oder weniger doch intime kulturelle Veranstaltung denken. So intensiv sich jedoch die Wissenschaftler auch mit Aufführungspraxis und Versformen, mit Strophen und Tönen beschäftigen, eine Ungewissheit wird bleiben: der ursprüngliche Wortlaut der Gedichte. Es gibt kein einziges autografisches Stück, das heißt, wir kennen die Handschrift Walters nicht. So ist jede Überlieferung mit einem großen Fragezeichen versehen. Texte sind immer in Bewegung im Mittelalter. Sie werden aufgeschrieben, dann werden sie mündlich vorgetragen. Die meisten Leute konnten nicht lesen, das heißt, es musste vorgelesen werden. Irgendjemand sitzt im Publikum, kann schreiben, schreibt sich was auf. Das heißt, da haben wir schon eine erste Fassung, die wird vielleicht wieder abgeschrieben. Und jeder weiß heute, wenn er einen Text 5-mal abschreibt, sind es hinterher 5 verschiedene Fassungen, weil irgendwo vertut man sich, irgendwo verliest man sich oder wenn man was diktiert bekommt, man verhört sich und schon kommen Varianten da rein. Die frühesten erhaltenen Handschriften mit Walters Gedichten entstanden Jahrzehnte nach seinem Tod. Einige Literaturliebhaber beauftragen Skriptorien, das sind also Schreibstuben, sie beauftragen Redaktoren, bitte sucht doch mal alles Mögliche, was ihr an Lyrik findet. Oder sie geben konkrete Aufträge, bitte möglichst viele Gedichte von Walter von der Vogelweide sammeln oder von anderen Dichtern. Und das ist ein gewisses Problem, wenn wir uns Gedanken machen über die Authentizität der Texte. Haben vielleicht andere Dichter da ein bisschen dran rumgebastelt? Haben vielleicht Liebhaber aus einem Liedchen eine Strophe rausgenommen, weil sie gesagt haben, das gefällt uns nicht? Und haben vielleicht jemand anderen beauftragt, mach mal eine andere Strophe hinein? Trotzdem, es gibt 3 große Sammelhandschriften. Wenn man die zusammennimmt, dann haben wir etwa 80-90% der Texte vorliegen, die man heute Walter zuspricht. Das ist einmal die große Heidelberger Liederhandschrift, dann die kleine Heidelberger Liederhandschrift und die Weingartner Liederhandschrift. A, B, C, so sind die Siegeln für diese Handschriften. Das ist sozusagen das große ABC der Lyrik des Mittelalters. Die bedeutendste der Handschriften ist die große Heidelberger Liederhandschrift, auch manessische Handschrift genannt. Jakob Grimm hat sie im Jahr 1815 in Paris entdeckt. Ein hochwillkommener Fund. Es war die Zeit der Romantik und es war die Zeit der Nationalstaatenbildung. Und Frankreich, England, Spanien, Italien, alle hatten schon gewisse Nationalepen gefunden. Und in Deutschland suchte man noch. Und endlich hatte man was gefunden, das berühmte Nibelungenlied. Leider gab es dafür keinen Autor. Bis heute berührt das manche Leute sehr schmerzlich. Man hat lange Zeit überlegt, wer hat das schreiben können. Und da kam man sogar auf die Idee, dass es möglicherweise der Bruder von Walter von der Vogelweide gewesen sei. Aber es ist natürlich alles Humbug, man weiß es nicht. Und im lyrischen Bereich hatte man auf einmal unseren Walter entdeckt. Und man hatte also die Texte, man hat die Qualität gesehen und gesagt, so, das ist jetzt nun im lyrischen Bereich unser Nationaldichter. Und von da ausgehend hat Walter sehr, sehr schnell Platz gefunden in den Schulbüchern und das bis heute. O weh, was sind verschwunden all jominio Jahr? Ist mir mein Leben getromet oder ist es wahr? Dass ich je wande, es wäre, was das alles ist? Danach han ich geschlafen und en weiß es nicht. Nu bin ich erwachet und ist mir unbekannt, dass mir hievor was kündig als mein an der Hand. Das ist die sogenannte Elegie, ein Ich, das augenscheinlich in die Jahre gekommen ist, das zurückblickt und sich fragt, wo sind alle meine Jahre geblieben? Eine Frage, die sich bis heute jeder Mensch stellt, der ein bisschen älter geworden ist. Und je älter man wird, umso häufiger stellt man sich diese Frage. Lüt und Land, darin ich von Kinde bin erzogen, die sind mir worden Fremde, recht als es sie gelogen. Die meine gespielen waren, die sind träge und alt. Bereitet ist das Feld, verhoven ist der Wald. Er kommt scheinbar in eine alte, eine Art Heimat, kommt er zurück, er schaut sich um und sagt, mein Gott, ich kenne nichts mehr wieder. Der Wald ist gerodet, die Leute die kennen mich alle gar nicht mehr, die wissen nicht mehr, wer ich bin. Früher habe ich mit denen noch gespielt. Alle sind jetzt träge und alt, wie er sagt. Das Einzige, sagt er, was sich nicht verändert hat, ist der Fluss, das Wasser, das fließt noch so wie früher. Ja. Wann das Wasser flüsset, als es wielend floss, fürwahr, mein Unglücke wande, ich wurde groß. Es ist in der Tat ein etwas trauriges an sich selbst herunterblicken. Was ist mit mir geschehen? Was ist mir geworden? Die Vogel in der Wilde betrübet unser Klage. Was Wunders ist, ob ich davon an Freuden gar verzage? Was spriche ich tumber Mann durch meinen bösen Zorn? S'wer dirre Wünne folget, hat jene dort verloren. Immer mehr, o oh weh. Immer mehr, o oh weh. Er ist alt geworden, der Sänger von der Vogelweide. Woll 40 Jahr hab ich gesungen, oder meh, heißt es in einem späten Gedicht. Gestorben ist er um das Jahr 1230, vielleicht in Würzburg. Pasqua qui volucrum vivus valtere fuisti, qui flos eloquii, qui palladis os obiisti. Ergo quod aureolam probitas tua possit habere, qui legit, hic, dicat, Deus isitus miserere. Der du im Leben Walter warst, der von der Vogelweide, die Blüte der Sprachkunst, Mund der Pallas, du bist tot. Deine Aufrichtigkeit soll belohnt werden mit der goldenen Himmelskrone. Drum spreche, wer das liest, Gott sei seiner Seele gnädig. So soll die Inschrift gelautet haben auf seinem Grab in der Würzburger Neumünsterkirche. Aber genau weiß man auch das nicht.